In der Sache J. Robert Oppenheimer. Ein Hörspiel von Heiner Kippert. Regie Fritz Schröder-Jahn. Am 12. April 1954, wenige Minuten vor 10 Uhr, betritt der Physiker Robert Oppenheimer das Zimmer 2022 im Gebäude T3 der Atomenergiekommission in Washington. Er wird 3 Wochen lang hierher kommen, morgens um 10 und nachmittags um 3, um einem Sicherheitsausschuss Fragen nach seinen Ansichten, seinen Verbindungen, seinen Handlungen zu beantworten, die verdächtigt werden, illoyal gewesen zu sein. Der Chronist ist gehalten, ein abgekürztes Bild des Verfahrens zu liefern, das die Wahrheit nicht beschädigt. Er wird nichts Unwahres hinzufügen, und was er weglässt, das soll nach seiner besten Sorge die Substanz der Wahrheit ebenso wenig gefährden. Gordon Gray, ehemals Unterstaatssekretär im Kriegsministerium, Besitzer mehrerer Radiostationen, eröffnet die Verhandlung. Dieser Ausschuss ist von der Atomenergiekommission der Vereinigten Staaten eingesetzt worden, um zu untersuchen, ob Dr. Robert Oppenheimer, Professor der Physik in Princeton, fernerhin die Sicherheitsgarantie erteilt werden kann, die er seit 11 Jahren erst als Direktor von Los Alamos und heute als Regierungsberater in Atomfragen innehat. Der Ausschuss besteht aus den Mitgliedern Thomas Morgan, Ward Evans und mir, Gordon Gray, als Vorsitzender. Die Anwälte der Atomenergiekommission sind Roger Robb und C.A. Rowlander. Dr. Oppenheimer ist als Zeuge in eigener Sache anwesend. Die Anwälte von Dr. Oppenheimer sind Mr. Lloyd Garrison und Herbert Marx, ein alter Freund von Dr. Oppenheimer. Ja, und ein alter Bekannter von Mr. Robb, der heute hier die gegnerische Seite vertritt. Wir erkennen uns aus anderen Loyalitätsuntersuchungen, Mr. Robb. Wir sitzen nie auf derselben Seite. Das ist Ihr Fehler, Mr. Marx. Mr. Marx, Sie sagten, Mr. Robb vertrete die gegnerische Seite. Ich möchte deshalb sagen, dass diese Untersuchung kein Gerichtsverfahren ist und dass sie der Öffentlichkeit gegenüber vollständig vertraulich behandelt werden soll. Darf ich fragen, Herr Vorsitzender, ob jemand von Ihnen gestern Abend die Erklärung gehört hat, die Senator McCarthy in einem Fernsehinterview abgegeben hat? Ich habe sie nicht gehört. Ich habe sie gehört. Ich war sehr verwundert. Ich auch. Haben Sie das Interview gehört, Mr. Robb? Nein. Ich habe es auf Tonband genommen. Ich möchte Ihnen gerne einen Ausschnitt vorspielen. Hier. Senator McCarthy sagte... Wenn in unserer Regierung keine Kommunisten sitzen, warum verzögern wir dann die Wasserstoffbombe 18 Monate? Während unsere Abwehrdienste Tag für Tag melden, dass die Russen die H-Bombe fieberhaft vorantreiben. Jetzt ist sie da. Wenn ich heute Amerika sage, dass unsere Nation sehr wohl untergehen kann, dann wird sie wegen dieser Verzögerung von 18 Monaten untergehen. Und ich frage euch, wer ist daran schuld? Waren es loyale Amerikaner oder waren es Verräter, die unsere Regierung absichtlich falsch beraten haben, die sich als Atomhelden der Nation feiern ließen und deren Verbrechen endlich untersucht gehören? Die Information der Öffentlichkeit scheint mir auf eine sehr spezifische Weise bereits in vollem Gange, Herr Vorsitzender. Senator McCarthy müsste ein Hellseher sein, wenn er auf unsere Untersuchung angespielt hätte. Er wurde von Fulton Lewis interviewt. Ich glaube, Sie haben den Herrn in einigen Prozessen vertreten, Mr. Robb. Was wollen Sie damit sagen? Haben Sie seine Bemerkungen auf sich bezogen, Dr. Oppenheimer? Ich wurde von 5 oder 6 Leuten angerufen, die sehr beunruhigt waren. Einstein sagte, wenn ich noch einmal zu wählen hätte, dann würde ich Klempner oder Hausierer werden, um wenigstens ein bescheidenes Maß an Unabhängigkeit genießen zu können. Ich erwähnte das Interview, weil es mich zweifeln lässt, dass unsere Geschichte hier vertraulich zu halten ist, Herr Vorsitzender. Wir wollen es versuchen. Dr. Oppenheimer, ich möchte Sie pflichtgemäß fragen, ob Sie mit der Zusammensetzung des Ausschusses einverstanden sind. Ja, mit einer allgemeinen Einschränkung. Mit welcher?

Man machte von den brillanten Entdeckungen der neueren Naturwissenschaften einen ziemlich fürchterlichen Gebrauch. Die Kernenergie ist nicht die Atombombe. Sie meinen, man kann sie industriell auswerten und so? Sie kann Überfluss herstellen. Erstmals. Ein Problem billiger Energie. Ja, Sie denken an goldenes Zeitalter, Schlaraffenland und diese Geschichten? Ja, an Luxus. Zu unserem Unglück denkt man an einigermaßen gegenteilige Verwendungen. Wer ist man, Doktor? Die Regierungen. Die Welt ist auf die neuen Entdeckungen schlecht eingerichtet. Sie ist aus den Fugen. Und Sie sind ein bisschen gekommen, sie einzurenken, wie Hamlet sagt? Ich kann es nicht. Leider. Sie muss das selber tun. Wollen Sie sagen, Doktor, dass Sie die Atombombe in Los Alamos gebaut haben, um irgendein Schlaraffenland zu machen? Oder haben Sie sie gebaut, um sie zu verwenden und um mit ihr den Krieg zu gewinnen? Wir haben sie gebaut, um zu verhindern, dass sie verwendet wird. Ursprünglich jedenfalls. Sie haben 2 Milliarden Dollar Steuergelder verbraucht, um zu verhindern, dass sie verwendet wird. Um zu verhindern, dass sie von Hitler verwendet wird. Es stellte sich am Ende heraus, dass es ein deutsches Atombombenprojekt nicht gab. Wir haben sie dann trotzdem verwendet. Gaben Sie einen Bericht über den Abwurf der Bombe auf Hiroshima? Ja, nach den Daten von Elvares, der mitgeflogen war, um mit bestimmten neuen Methoden die Wirkung zu messen. Der Physiker Alvarez? Ja. Sagte der Bericht nicht, dass der Abwurf sehr erfolgreich war? Er war technisch erfolgreich. Oh, technisch. Sie sind sehr bescheiden, Doktor. Oh nein. Nicht? Wir Wissenschaftler sind in diesen Jahren an den Rand der Vermessenheit getreten. Wir haben die Sünde kennengelernt. Gut, Doktor. Von diesen Sünden wollen wir reden. Ich vermute, wir verstehen etwas Verschiedenes darunter. Ja, das wollen wir herausfinden, Doktor. Haben Sie die Anschuldigungen überrascht, die von der Atomenergiekommission in einem ziemlich ausführlichen Brief gegen Sie erhoben wurden? Überrascht und deprimiert. Was hat Sie deprimiert, Doktor? Dass das Ende einer 12-jährigen wissenschaftlichen Arbeit im Dienste der Vereinigten Staaten diese Anschuldigung ist. Sie behandelt in 23 Punkten meine Verbindung zu Kommunisten oder kommunistenfreundlichen Leuten, die mehr als 12 Jahre zurückliegt und die in einem Dutzend von Sicherheitsprüfungen untersucht und als nicht sicherheitsgefährdend klassifiziert wurde. Der Brief enthält einen einzigen neuen und allerdings äußerst überraschenden Punkt. Welchen, Doktor? Dass ich mich dem Bau der Wasserstoffbombe aus moralischen und anderen Gründen stark widersetzt hätte. Dass ich andere Wissenschaftler gegen die Wasserstoffbombe beeinflusst hätte. Dass ich den Bau der Wasserstoffbombe dadurch erheblich verzögert hätte. Und diese Beschuldigung ist nach Ihrer Meinung nicht zutreffend, Doktor? Sie ist nicht wahr. Ist sie in keiner Hinsicht wahr? In keiner Hinsicht. Seit unsere Befürchtungen hinsichtlich des Wasserstoffbombenmonopols eingetreten sind, seit sich die beiden Weltmächte gegenüber sitzen wie Skorpione in einer Flasche, seitdem gibt es Leute, die Amerika einreden wollen, dass dies die Schuld von Verrätern sei. Ich möchte mich zuerst mit Ihren Verbindungen beschäftigen, Doktor, und den Brief der Atomenergiekommission als Grundlage für unsere Untersuchung in das Protokoll. Der Antwortbrief von Dr. Oppenheimer sollte dann ebenfalls in das Protokoll, Herr Vorsitzender. Einverstanden, Mr. Garrison. Wenn sich die Parteien später auf bestimmte Punkte der Briefe beziehen, werden Sie die zitieren. Ich möchte einen weiteren Antrag stellen. Bitte? Ich beantrage, dass diejenigen Beschuldigungen, die in früheren Sicherheitsverfahren geklärt werden konnten, denen sich Dr. Oppenheimer unterwarf, nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein sollten. Einspruch. Würden Sie diesen Einspruch begründen, Mr. Roy? Wenn die Atomenergiekommission gewisse Beschuldigungen neuerlich erhebt, dann hält sie die offensichtlich nicht für so befriedigend geklärt, wie das Mr. Garrison tut. Sie wünscht sie neuerlich untersucht, unter anderem, weil sie sich auf Material stützt, das früheren Untersuchungen nicht verfügbar war. Ein abgeschlossenes Verfahren ist ein abgeschlossenes Verfahren, sogar ein Strafprozess. Unsere Untersuchung ist aber kein Strafprozess. Darf ich fragen, Mr. Robb, welches neue Material Sie beispielsweise zum Punkt 3 des Briefes beizubringen wünschen? Welcher Punkt, Mr. Marx? Punkt 3, wo es heißt, dass Dr. Oppenheimer im Jahre 1938 Ehrenmitglied im Vorstand des Konsumvereins der Westküste war und dass die Konsumvereinigungen Amerikas von dem Kommunisten Arthur Collett geleitet wurden. Dr. Oppenheimer hat Collett nicht gekannt, aber er bestreitet nicht, dass er vor 25 Jahren Mitglied des Konsumvereins war. Welches neue Material gibt es da? Es gibt ziemlich neues Material über eine geschlossene kommunistische Zusammenkunft im Hause von Dr. Oppenheimer im Jahre 1941. Ich frage nach Punkt 3. Und einen ziemlich neuen Zeugen, der beschworen hat, was Dr. Oppenheimer bestreitet. Ist der Zeuge Paul Krautsch? Herr Vorsitzender, ich möchte Mr. Marx fragen, wieso er vermutet, dass es sich bei dem Zeugen um Paul Krautsch handeln könnte. Mr. Rolländer, Paul Krautsch ist in der letzten Zeit ziemlich ausschweifend als Zeuge aufgetreten. Kein Loyalitätsverfahren ohne Paul Krautsch sozusagen. Ich glaube, es ist sein Beruf. Ich möchte Mr. Marx fragen, Herr Vorsitzender, ob er auf die eine oder andere Weise Kenntnisse aus geheimen FBI-Akten über Dr. Oppenheimer erhalten hat. Nein. Diese Kenntnisse haben nur Sie und Mr. Robb. Entschuldigung, es war etwas verwirrend für mich. Ich bin ziemlich ungeübt. Wer ist Paul Krautsch? Es ist wahrscheinlich besser, wenn Ihnen das Mr. Rolländer sagt, Professor Evans. Ich habe seinen Namen nie gehört, Mr. Rolländer. Es ist vielleicht nicht wichtig. Paul Krautsch ist ein ehemaliger kommunistischer Funktionär, der sich von den Kommunisten abgewandt hat. Und er kennt Dr. Oppenheimer? Ja, er kennt Dr. Oppenheimer und Malenkov. Aber ich glaube, die beiden kennen ihn nicht. Es hätte mich gewundert. Ich glaube, Sie haben meine Frage nach Punkt 3 noch nicht beantwortet, Mr. Robb. Ich werde sie auch nicht beantworten, Mr. Marx. Ich begründe meinen Einspruch gegen den Antrag von Mr. Garrison und die Gründe sind, dass es neues Material gibt, dass es neue Bestimmungen für die Erteilung der Sicherheitsgarantie gibt und dass ich einen Zusammenhang zwischen Dr. Oppenheimers Verhalten in der Frage der Wasserstoffbombe und dessen früheren Verbindungen sehe. Ich muss deshalb das Recht behalten, ihn und andere Zeugen darüber zu befragen. Der Einspruch von Mr. Robb wird angenommen. Nach dieser Entscheidung wurde Dr. Oppenheimer eine Woche lang über seine persönlichen Verbindungen zu freundlichen Personen und Organisationen befragt. Über Ereignisse, die 10 bis 20 Jahre zurücklagen. Guilty through association, schuldig durch Verbindungen. Ein Ausschnitt aus dem Verhör des zweiten Tages. Waren Sie jemals ein Mitglied der Kommunistischen Partei, Doktor? Nein. Ihre Frau? In ihrer ersten Ehe, ja. Einige Jahre. Bis 1936 oder so. Mit wem war sie verheiratet? Joe Dellett. War das ein Kommunist? Er fiel im Spanischen Bürgerkrieg. Ich habe ihn nicht gekannt, ja. War Ihr Bruder Frank Oppenheimer Mitglied der Kommunistischen Partei? Ja, bis 1941. Dessen Frau Jackie? Ja. Gab es eine Zeit, Doktor, da Sie selber gewissen kommunistischen Ideen recht nahe standen? Sicher. Ich habe in meinem Antwortbrief beschrieben, wie diese Sympathien in den 30er Jahren, der Zeit der großen Depression, entstanden. Wie sie sich entwickelten, abschwächten und schließlich zu bestehen aufhörten. Lange bevor ich nach Los Alamos ging. Auf der Seite 5 Ihres Briefes an Admiral Strauß gebrauchten Sie den Ausdruck Fellow Traveler, Mitreisender. Was verstehen Sie darunter? Mr. Rolländer, wenn jemand mit Teilen des kommunistischen Programms übereinstimmt und bereit ist, mit Kommunisten zusammenzuarbeiten, ohne der Partei anzugehören, dann würde ich ihn einen Mitreisenden nennen. Waren Sie im Sinne Ihrer Definition ein Mitreisender, Sir? Ja. Wann? Etwa von 1936 an. Nach 1939 bin ich viel weniger mitgereist. Und nach 1942 fast gar nicht mehr. Nach 1942 würden Sie sich nicht mehr als einen Mitreisenden bezeichnen? Nein.